Dialog. Ist das eine Schule? Nein, das ist keine Schule. Das sind die staatlichen Kurse für Fremdsprachen. Lernen Sie hier? Ja, ich lerne hier. Ich bin Fernstudent. Welche Fremdsprachen lernen hier die Fernstudenten? Deutsch, Englisch, Französisch und andere. Ich persönlich lerne Deutsch. Arbeiten Sie? Ja, ich arbeite und lerne. Ist das schwer? Ja, das ist nicht leicht. Ich arbeite viel. Ich bin Arzt. Und wann lernen Sie? Abends. Wie viele Stunden lernen Sie täglich Deutsch? 2 Stunden. Ich lerne auch eine Fremdsprache. Aber ich lerne in einem Abendkurs Englisch. Ich werde Dolmetscher.